doch schaut. Und nur die Erkenntnis hat sich wohl angestaut. Deine alten Vorstand, da hast du einmal hoch. Und was in deiner Jugend, so stand sich Philosoph. Schnell hast du erkannt, da hast alles was zählt. Der äußere Schein ist den Mann zur Schau stellt. Jetzt hast du Farben hier, die du präsentierst. Und nach deiner Norm so recht manipulierst. Nimm die Maske ab, du kranker Psychopath, nimm die Maske ab. Hey Bürger 1, trete in das Licht, du kranker Psychopath, sei das dein Gesicht. Ja, du reißt dich ein in die graue Masse und lebst nach den Regeln, die ich so sehr hasse. Du bist ein Roboter vom Ehrgeiz besessen, die perfekte Familie vom Stolz zu fressen. Hauptsache harmonisch auf Teufel komm raus. Keiner kennt die Wahrheit über das Familienhaus. Und dein vier Wänden herrscht strenge Disziplin. Du Psychoterrorist willst Kinder heranziehen. Hey Bürger 1, nimm die Maske ab. Du kranker Psychopath, nimm die Maske ab. Hey Bürger 1, trete in das Licht. Du kranker Psychopath, zeig uns dein Gesicht. Sonntag in die Kirche, Montag ins Büro. Da hast du was zu melden und dein dickes Konto. Kommst du an nach Haus, kann spaßlos gehen. Zuerst wird die Frau verdrehen, die Kinder sollst du sehen. Bei deiner Ehefrau kriegst du keinen Hof. Doch bei Sohn und Tochter klappt es schließlich doch. Hey Bürger 1, du hältst dich für normal. Doch wenn das normal ist, bleib ich asozial. Hey Bürger 1, nimm die Maske ab. Du kranker Psychopath, nimm die Maske ab. Hey Bürger 1, tritt in das Licht, du kranker Psychopath, zeig uns dein Gesicht.